Die nationale Ausstellung der Erfindung der Studenten anlässlich des 70. Gründungstages der Kim Il-sung-Universität wurde am 13. September im Palast der Wissenschaft und Technologie in Pyongyang eröffnet. An der feierlichen Veranstaltung nahmen Choi Sang-gun, Abteilungsleiter des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Funktionäre der betreffenden Bereiche, Lehrer und Studenten teil. Über 50 Universitäten und Hochschulen in der ganzen Republik präsentieren sich in der Messe, die geteilt in 11 Sektionen, darunter Maschinenbaukunde, Elektronik und Automatisierung sowie Informationstechnologie stattfindet.